7. Badezimmer, Toilette. A casa de banho. Da, dort, in Sichtweite. Ali. Hinten, aber auch am Ende. Ao fundo. Rechts. À direita. Bitte, bitte. De nada. Telefonzelle. A cabine telefônica. Die nächste. Mais próxima. Links. À esquerda. Keine Ursache. Não tem de quê. In der Nähe. Perto. Ich weiß es nicht. Não estou a ver.